الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم من بعد، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. في مخن weiter mit Riyad al-Salihin und wir sind bei Kapitel 161 und zwar باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم وقد سبق. وقال الشافعي رحمه الله ويستحب أن يقرأ عنده شيئا من القرآن وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الميت إذا دفن يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الدفن قال استغفروا لأخيكم اسألوا له الثبات فإنه يسأل، وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له ثلاث مرات، اللهم ثبته ثلاث مرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كان غالب الدعاء ثلاث مرات، يعني عيد دعاء صلى الله عليه وسلم. وكان ينصرف ولا يجلس للذكر ولا القراءة ولا الاستغفار، هكذا السنة. أما اجتهاد عمرو بن العاص رضوان الله عليه فهذا اجتهاد منه رضوان الله عليه، وكلام الشافعي فيه نظر. طبعا هناك من يضعف هذا الكلام عن الشافعي. وأما قوله يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن فلا دليل على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ عند القبر القرآن، وأما ختم القرآن على القبور فلم يرد به أصلا دليلا، ما في أي دليل في ذلك. لذلك بارك الله فيكم السنة أنه يدعو له يستغفر له يسأل الله سبحانه وتعالى يثبته ويذهب ينصرف. طبعا بعد الدفن لا بأس أن يقوم الإمام بموعظة كما ذكرنا بارك الله فيكم المرة الماضية من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من جنازة في بقيع الغرقدي قعد النبي صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله، قال علي رضي الله عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه عصا ينكد بها الأرض ويقول ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة من النار ومقعده من الجنة ويعظ الناس لا بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوا لأخيكم الثبات فإنه أو التثبيت فإنه الآن يسأل. أما هذا الذي قاله عمرو بن العاص فهو اجتهاد منه أنه يعني أنتم ابقوا حتى أستأنس بكم، ولكن لا دليل على هذا بارك الله فيكم من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرحمك الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. Die Bittgebete nach Beerdigung, die Bittgebete nach der Beerdigung des Verstorbenen und das Verweilen an dessen Grab, um für ihn zu beten, Koran zu rezitieren und um Allah für ihn um Verzeihung zu bitten. Abu Amr oder Abu Abdullah oder Abu Layla, Uthman ibn Affan, Radwan Allah alayhi, berichtete, Nach der Beerdigung des Toten pflegte der Prophet sallallahu alaihi wasallam an dessen Grab im Stehen zu sagen: Bittet Allah um Vergebung für euren Bruder und bittet ihn, ihn mit dem festen Wort zu befestigen. Denn er wird jetzt gefragt, das heißt, um Rechenschaft abzulegen. Um Rechenschaft abzulegen. Der wird gefragt eigentlich nicht, um Rechenschaft abzulegen. Der wird gefragt, wer ist dein Gott, was ist deine Religion und wer ist dein Prophet. Das Hadith ist bei Abu Dawud. Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, wies im Sterbebett an: Wenn ihr mich beerdigt habt, bleibt an meinem Grab so lange, wie man benötigt, um ein Schlachtkamel zu schlachten und dessen Fleisch zu verteilen, so dass ich durch eure Anwesenheit gesellig werde und überlege, was ich den Abgesandten meines Herrn im Grabe zu sagen habe. Das ist bei Imam Muslim überliefert. Al-Imam Shafi'i sagte, es ist erwünscht, am Grab des Toten etwas vom Koran zu lesen. Und wenn man den ganzen Koran liest, ist es gut. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Das geht in diesem Kapitel um dieses Hauptthema. Und so, barakallahu fikum, am Grab. Was wird am Grab gemacht? Erstens, barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß, es gab ein Grab. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß am Grab und die Sahaba saßen um den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einen Stock genommen und er hat den Boden mit diesem Stock gerührt und sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Jeder von euch oder der Platz von jedem von euch wurde schon geschrieben, fest beschrieben. Es gibt Platz im Paradies oder in der Hölle. Dann haben die Leute gesagt: O Gesandter Allahs, sollen wir nicht mehr handeln, weil sowieso wir sozusagen oder weil sowieso unsere Plätze im Paradies oder in der Hölle festgeschrieben sind? Der Prophet sagte: Doch, ihr müsst was tun und jeder wird das bekommen, was für ihn festgeschrieben ist. Das heißt, der Prophet hat am Grab so eine kleine Rede gehalten, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Und hier, das Hadith von Uthman sagte, der Prophet sallam war im Stehen und er hat den Leuten gesagt: Bittet Allah vor eurem Bruder, dass Allah ihn festigt. Er wird gefragt. Im Grab, barakallahu fikum, wird man nach drei Themen gefragt. Erstmal nach man rabbuka, dein Herr. Ma dinuka, deine Religion. Und was erzählst du über den Mann, der zu euch gesandt wurde? Das geht nach Prophet. Wer ist dein Prophet? Und jeder Verstorbene wird diese Fragen bekommen. Und wenn Allah dir keine Festigung gibt, dann wirst du das nicht antworten können. Weil einige Leute, jetzt es gibt auch Heuchler, die kennen diese. Oder zum Beispiel, es gibt Kuffaris, die lesen, was drin steht. Und wenn das passiert, dann wissen sie, dann sagen wir, Allah, der Prophet ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ist der Islam. Die wollen schummeln, sozusagen. Aber das geht nicht, barakallahu fikum, weil Allah subhanahu wa ta'ala festigt. Und das ist die Sunna. Die Sunna ist, nachdem man beerdigt hat, dass man dort Bittgebet für den Verstorbenen macht, wie der Prophet das gemacht hat, dreimal. Möge Allah ihn verzeihen, möge Allah ihn verzeihen, möge Allah ihn verzeihen, dreimal. Möge Allah ihn festigen, möge Allah ihn festigen, möge Allah ihn festigen. Er hat eine kleine Rede gemacht, dann ist er weg. Das, was Amr ibn al-As, Amr ibn al-As, Allah Ali gesagt hat, das ist sein Wunsch. Aufpassen bitte. Das wird, es gibt hier keinen Beweis dafür. Das war so von ihm. Er wollte das so. Und er hat auch nicht viel, der hat gesagt, ein bisschen bleiben an meinem Grab. Aber dies, was Imam Shafi'i sagte, das sollte man Koran lesen. Und so weiter, das ist barakallahu fikum, definitiv nicht richtig. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das nicht gemacht hat. Deshalb gibt es manche Gelehrten, die sagen, diese Aussage stammt nicht von Schäfer. Weil normalerweise Schäfer selber sagt, Lesen für Verstorbene, der Lohn für Lesung für Verstorbene kommt nicht an. Dann wie kann er dann hier sagen, man sollte den ganzen Koran lesen? Erstens, wenn das auch von Imam Schafi'i stammen würde, diese Aussage, dann ist diese Aussage gegen die Sunna, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sowas nicht gemacht hat. Und die Sahaba haben sowas nicht gemacht. Dass man die Geschichte von Amr ibn al-As oder sein Wunsch hier, sein Bitte, bringt als Beweis, das ist überhaupt kein Beweis. Schaut mal, was Amr ibn al-As sagte. Er sagte, bleibt an meinem Grab so lange, wie man benötigt, um ein Schlachtkamel zu schlachten und dessen Fleisch zu verteilen. Er hat weder gesagt, liest Koran, noch was anderes machen, nur bleiben. Und dann sagt er, so dass ich durch eure Anwesenheit gesellig werde und überlege, was ich den Abgesandten meines Herrn zu sagen habe. Das ist sein Wunsch, da gibt es nicht jetzt, dass man sagt, ja, das ist Sunna oder das ist. Das ist genauso, wenn du den Leuten sagst, wenn ich sterbe, dann bitte macht so oder macht so. Ich will kein, angenommen, ich will kein Leichttuch weiß haben. Ich will schwarz. Darf man? Man darf. Aber ist die Sunna? Nein. Dann die Aussage von Schafi'i, man liest den Koran und so weiter. Es gibt keinen Beweis dafür von der Sunna. Der Prophet hat das nicht gemacht. Da sagt man, ja, Al-Imam Schafi'i hat gesagt. Al-Imam Shafi'i ist ein Großgelehrter. Al-Imam Shafi'i ist ein Imam für die Muslimen. Al-Imam Shafi'i ist einer der besten Muslime gewesen in seiner Zeit. Aber trotzdem, wenn er etwas sagt, was nicht belegt ist von Koran und Sunna, mit authentischen Beweisen, dann wird das nicht angenommen. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum, Barakallahu fikum. Mindestens ist Lesen vom Koran am Grab unerwünscht. Makruh. Und richtig ist aber, das ist verboten. Alhamdulillah. Jazakallah. Barakallahu fikum. Jazakallah. Diese Aussage, dass man sagt, ja, man liest Koran, da kann man nicht bestätigen. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Babu sadaqati an al-mayyiti wa du'a'i lahu. Qala Allahu ta'ala. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لإخواننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى مدح المهاجرين والأنصار. قال تعالى والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ثم قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فذلك أتى المؤلف بهذا أنهم يدعون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. وهذا يصل الميت بارك الله فيكم. فذلك إذا رأيت الرجل يترحم على الصحابة ويستغفر لهم ويحبهم فاعلم أنه منهم أي يحشر معهم. وإذا رأيت الرجل يسب الصحابة ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم فإنهم بريئون منه وهو بريء منهم. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ذاك هذا من باب الدعاء للميت الذي سبقك. ثم أتى المؤلف بحديث عائشة قال: إن أمي استولدت نفسها، يعني ماتت، ولو تكلمت لتصدقت، فقال: تصدق أنت عنها، لك أجر، لك أجر، لها أجر، لها أجر. فالصدقة على الميت الاستغفار له، الدعاء له، الصدقة عليه. ثم قال أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله، لأن الدار، دار العمل، هي الدار الدنيا، فإذا مات انتهى، فليس له بعد ذلك من عمل إلا من ثلاث: صدقة جارية، مثل أن يضع وقفا، يبني مسجدا، يحفر بئرا، أو علم ينتفع به يعني من بعده، أو ولد صالح يدعو له، لأن غير الصالح لن يدعو، أما الصالح سيدعو له. لذلك بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الإنسان إذا مات انقطع عمله خلاص، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الإنسان الذي سعاه في الدنيا، فقال أهل العلم: وولده من كسبه، من سعيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد صالح يدعو له. فشوف، العمرة عن الميت، الحج عن الميت، الدعاء له، الصدقة عنه، الاستغفار له، هذا كله يصل، الصدقة عنه إلى غير ذلك، هذا كله يصل، أما غير ذلك فلا يفعل، لأنه لم يأتي دليل على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. Kapitel 162, barakallahu fikum. Die Almosenspenden und Bittgebete für den Verstorbenen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß übersetzt: Und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, sprechen: Unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben vorausgegangen sind. Aisha radhiyallahu anha berichtete, ein Mann sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Meine Mutter verstarb und ich denke, hätte sie sprechen können, so hätte sie Almosenspenden geben lassen. Gibt es für sie eine Belohnung, wenn ich für sie Almosen gebe? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ja. Das heißt bei Al-Bukhari Muslim. Und Abu Huraira radhiyallahu anha berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Wenn der Mensch stirbt, hört sein Werk auf Erden außer in drei Fällen auf: anhaltende Wohltätigkeit, nutzbringendes Wissen und aufrichtige Nachkommen, die für ihn beten. Das ist bei Muslim. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Hier geht darum, der Mensch, wenn er stirbt, wenn der Mensch stirbt, was kann man für diesen Menschen danach machen, nach dem Sterben von dem Menschen? Und dass der Mensch dafür belohnt wird, auch nach seinem Tod. Passt auf bitte. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Dass der Mensch wird das bekommen, was er getan hat, was er gehandelt hat, das ist, was sein Werk ist. Das heißt, wir waren nichts. Dann sind wir am Leben. Leben. Und dann hier sterben. Wenn wir sterben, dann sind wir, barakallahu fikum, in Alam al-Barzakh. Das ist Grableben, sagst du. Und dann kommt der letzte Tag, der letzte Tag, und dann gibt es, barakallahu fikum, entweder Paradies oder Hölle, und das ist Al-Akhir. So ist die Reihenfolge. Alles, was man macht, das ist im Leben, das ist hier für uns das Wichtigste. Weil wir hier alles, das ist genau, wenn du säst und dann am Ende erntest du hier in Al-Akhir. Jetzt, das alles, was man hier gemacht hat, barakallahu fikum, jazakumullah khair, endet mit dem Sterben. Das heißt, nach dem Sterben, hier gibt es nichts, dass dieser Mensch was macht. Er kann nicht mehr wieder gut machen und er kann nicht mehr schlecht machen. Aufpassen. Jetzt die Sache ist so, der Prophet ﷺ sagte, wenn jemand stirbt, dann ist sein Werk oder hat sein Werk aufgehört. Seine Handlungen gibt es nicht mehr. Außer drei. Und diese drei Themen sind interessant. Fortlaufende oder anhaltende Wohltätigkeit. Zum Beispiel, man hat eine Moschee gebaut, Schule gebaut, Brunnen gebaut. Man hat ein Haus für Allah subhanahu wa ta'ala Waqf gemacht. Das wird angenommen, man sieht, es gibt viele Leute, Reisende und so, sie haben keinen Platz. Die Person kauft Haus, sagt, wenn Reisender ist, dann kann er dieses Haus benutzen. Und so, es gibt 8 Kategorien oder 9 Kategorien von Waqf zum Beispiel. Waqf bedeutet, du überlässt etwas von deinem Vermögen Allah subhanahu wa ta'ala. Wohltätigkeit, Moscheebau, Brunnenbau und so weiter. Das wird nach dem Sterben auch. Hier, das ist weiter. Du bekommst dafür Hasana. Zweitens, Barakallahu fikum, nutziges Wissen. Wissen, was nutzt. Das bleibt auch. Und drittens, ein Sohn oder eine Tochter, die gut sind, guter Sohn, gute Tochter, die für dich mit Gebet machen. Das bleibt auch nach deinem Tod. Deshalb, man sollte Barakallahu fikum das verstehen. Das heißt, deshalb kommt das Hadith, was hier Aisha radhiyallahu anha überlieferte, dass der Mann dem Propheten sallallahu alaihi wasallam diese Frage stellte. Meine Mutter ist gestorben und sie wollte eigentlich spenden. Wenn ich jetzt für sie spende, anstatt seine Mutter, bekommt sie Lohn, sie. Sagt ja. Und deshalb, ja, Barakallahu fikum, ich muss das lernen. Es gibt bestimmte Handlungen. Wenn man im Namen des Toten macht, bekommt im Namen des Toten, bekommt der Tote, der Verstorbene, bekommt Lohn. Und diese sind verschieden. Und zwar, Barakallahu fikum, erstens mit Gebet. Mit Gebet kommt an. Zweitens, Istighfar. Dass man sagt, oh Allah, vergib ihm und so. Drittens, Barakallahu fikum. Drittens, hier die drei Themen, was wir erwähnt haben im Hadith, die drei Themen des Hadithes. Viertens, Umrah. Umrah. Fünftens, Hajj. Anstatt der Verstorbene. Sechstens, Nachholen von Fasten. Da geht. Das sind bestimmte Themen. Alles andere. Schulden begleichen. Alles andere bekommt der Verstorbene keinen Lohn oder der, das nutzt ihm nicht. Außer mit Beleg, außer mit Beweis. Haben wir Beweis? Dann ja. Weil einige Gelehrten, die haben gesagt, ja, auch andere Themen kann man machen. Da haben sie gesagt, ja, weil hätte man den Propheten Sassam gefragt, hätte der Prophet ja gesagt. Hätte, geht nicht in der Religion. Das muss man belegen. Ibn al-Qayyim sagte das. Hätte man dem Propheten diese Frage gestellt, hätte er bejaht. Okay, aber hat man ihn gefragt? Nein. Deshalb, man braucht nicht zu sagen, du kannst das machen. Wie zum Beispiel Koran lesen. Wo ist der Beweis, dass du für den Verstorbenen Koran liest? Sag mal, Schafi'i sagte, das ist kein Beweis. Das ist kein Beweis. Was Schafi'i sagt, ist kein Beweis. Schafi'i spricht von der Religion. Und wenn er was über Islam sagt, dann muss er den Beweis holen von Koran und Sunna. Der Beweis ist im Koran Und authentische Sunna, barakallahu fikum, nicht was anderes. Deshalb, wenn Schafi'i was sagt, Ahmed sagt, Abu Hanifa, Malik, Ridwanullah alayhim, die sind unsere Gelehrten. Wenn sie was sagen, dann müssen sie immer das belegen von Koran und authentischen Sunna und mit Verständnis von Sahaba, Ridwanullah alayhim. Wenn das da ist, dann bitteschön. Aber wenn man anfängt, die Beweise so zu verbiegen, damit man am Ende sagt, ja, das ist Beweis, nein, das geht nicht. Und der Autor, barakallahu fikum, dann hat als erstes die Aya, barakallahu fikum, von Surat al-Hashr. Das ist sehr schön. Die Leute, die nach ihnen gekommen sind, sie machen Bittgebete für ihre Brüder, für ihre, sage ich jetzt, Vorfahren, die Gläubigen davon. Und das geht hier darum, barakallahu, das geht hier um die Sahaba, Allah hat sie gelobt. Allah hat die beiden gelobt, die Muhajirun und die Ansar. Die Auswanderer und die Ansar, die sie empfangen haben. Allah hat sie gelobt in Surat al-Hashr. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, das geht um uns hier. Was machen sie? Sie machen Bittgebet für sie. Für Sahaba, Allah. Deshalb, wenn du siehst, dass der Muslim die Sahaba lobt und dass er für sie Bittgebet macht, dann ist er auf dem richtigen Weg. Aber wenn du jemanden siehst, der kritisiert die Sahaba oder der beschimpft sie oder der sucht nach ihren Fehlern, dann sollst du wissen, diese Person ist einer von Ahle Schar, einer von dem Bösen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihre Brüder lieben sie, machen Bittgebet für sie und nicht, dass sie sie kritisieren oder dass sie ihre Fehler erwähnen oder das geht, dass man sagt, ja, das ist falsch, dass der Sahabi das gesagt hat. Aber es gibt zwei Arten von Leuten, die sagen, das ist falsch. Einer, der will damit sagen, die Sahabi sind schlecht und einer will die Religion erklären. Einer redet über die Sahaba abwertend und der will sie angreifen. Und einer, der sagt, die sind Menschen und die machen Fehler. Wenn sie auch Fehler gemacht haben, dann halten wir den Mund. Weil diese Leute die Besten waren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie Fehler gemacht haben, möge Allah ihnen verzeihen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Barmherzigkeit schenken. So sind wir. Das ist sehr wichtig. Und das kann man von dieser Aya, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, entnehmen. عن باب ثناء الناس على الميت. عن أنس رضي الله عنه قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. وعن أبي الأسود قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت قال أبو الأسود فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد. إذا شهد له اثنان بالخير يكون من أهل الجنة. طبعا هنا هل الجنة هل النار في الحديث هي يعني نار الخلود يعني خالد فيها؟ لا، لأنه مسلم، هو لأنه مسلم ما يخلد في النار، ولكن هذا بارك الله فيكم، أو أن يكون من المنافقين فهذا خالد في النار. ولذلك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، النبي صلى الله عليه وسلم بشر بعض الصحابة بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان، علي، سعد، سعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة، الزبير بن العوام، قال كلهم يدخلون الجنة. وقال لي ثابت ابن قيس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت في الجنة. فذلك نحن إن شاء الله نقول نشهد للأئمة بالجنة، ونشهد لأهل الخير بالجنة، والقصد هنا أهل الفضل والتقوى، إذا شهدوا لإنسان بالجنة إن شاء الله يكون من أهل الجنة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. طبعا أنتم شهداء الله في الأرض، ها أنتم تشهدون على الناس. طبعا أهل التقوى أهل الخير، لأنه أهل التقوى ما يشهدون إلا بعلم وبحق، أما إذا كان إنسان جاهل ما يعرف ما سيشهد بشيء آخر. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Das Lob des Willen. Anas berichtete, رضوان الله عليه, als sie einige Gefährten des Propheten صلى الله عليه وسلم an einem Trauerzug vorbei gingen und den Toten lobten, sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم, so ist es bestimmt. Als sie an einem anderen vorbei gingen, sprachen sie schlecht von dem Toten, da sagt er صلى الله عليه وسلم, so ist es bestimmt. Daraufhin fragte Umar رضوان الله عليه den Propheten, was ist damit gemeint? Er صلى الله عليه وسلم sagte, den einen habt ihr gelobt und so kommt er ins Paradies. Von dem anderen habt ihr schlecht gesprochen und er kommt in die Hölle. Ihr seid die Zeugen Allahs auf Erden. Beleg dir, die Sahaba sind die Zeugen Allahs auf Erde. Und die Gläubigen sind die Zeugen Allah auf Erde. Die Gläubigen, nicht jeder. Nicht jeder. Das geht auch nicht jetzt um eine Person, die nur betet oder sagt, ich bin Muslim. Nein, nein, nein. Das geht um Leute, die Allah fürchten. Um Leute, die Wissen haben. Um Leute, die den Islam richtig praktizieren. Wenn diese Leute bezeugen, dann sind diese Leute die Zeugen Allahs auf dieser Erde. Abul Aswad berichtete, als ich nach Medina kam und bei Umar ibn al-Khattab saß, ging ein Trauerzug an uns vorbei, Janaza. Und die Anwesenden lobten den Verstorbenen. Umar sagte dazu, so ist es bestimmt. Dann ging ein zweiter an uns vorbei und der Verstorbene wurde auch gelobt. Umar sagte, so ist bestimmt. Als der dritte Trauerzug an uns vorbeiging und von dem Toten schlecht gesprochen wurde, sagte Umar, so ist bestimmt. Darauf fragte ich ihn, o Gebieter des Gläubigen, was ist bestimmt? Er sagte, sage, was der Prophet sallam sagte, nämlich, wenn vier glaubwürdige Personen, glaubwürdige, gläubigen Personen bezeugen, dass irgendein Moslem rechtschaffen ist, wird Allah ihn ins Paradies kommen lassen. Dann sagte Umar, wir die Anwesenden fragten, und drei, der Prophet sallam sagte, und drei. Und dann fragten wir, und zwei, der sagt auch und zwei. Aber da fragten wir nicht nach einem Einzelnen. Das ist bei Al-Bukhari. Barakallahu fikum, sagt Allah khairan, die Gläubigen sind die Zeugen Allahs auf dieser Erde. Und wenn sie für jemanden bezeugen, dass er gut ist, dann wird Allah ihn ins Paradies bringen. Wenn sie für jemanden bezeugen, dass er schlecht ist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Person in die Hölle bringen. Wir, barakallahu fikum, Ahlus Sunnati wal Jama'a, wir haben klare Regeln. Solange die Menschen am Leben sind, da können wir nicht sagen, die kommen ins Paradies oder in die Hölle. Außer, dass Allah subhanahu wa ta'ala das herabgesandt hat. Wie zum Beispiel Abu Jahl, Abu Lahab, der kommt in die Hölle. Abu Bakr kommt ins Paradies. Weil der Prophet das gesagt hat. Eine Abu Lahab ist koranisch und Abu Bakr ist in der Sunna. Nachdem jemand stirbt, wenn die Person Muslim war, wir sagen, inshallah kommt der Muslim ins Paradies. Wenn die Person Kafir war, dann sagen wir, der geht definitiv in die Hölle. Sagen einige vielleicht, hat er den Islam versteckt. Wenn er das gemacht hat, das zwischen ihm und Allah, das weiß man nicht. Aber für uns, ist er als Muslim oder als Kafir gestorben? Als Kafir, dann kommt er in die Hölle. Alles andere ist Allahs. Dann barakallahu fikum. Die andere Frage ist, jetzt wenn jemand stirbt und vier gläubige Muslime sagen, der war ein guter Mensch, inshallah kommt diese Person ins Paradies. Aber diese vier, die müssen gläubig sein, Mu'minun sein, glaubwürdig sein, das wird Udul sein, nicht irgendeiner. Auch wenn ein Muslim. Wenn drei, wenn zwei auch. Und hier in dem Hadith, dass sie von bestimmten, von einem schlecht gesprochen haben, der geht in die Hölle, der war entweder Heuchler, oder der war eine Person, die Sünden begangen hat, also sündig war. Und das geht ihr, wenn das Heuchler war, der geht ewig in die Hölle. Und wenn das ein Sündiger war, der kommt nicht sofort ins Paradies. Es kann sein, dass er bestraft wird und dann ins Paradies kommt. Und deshalb, barakallahu fikum, wir zum Beispiel bezeugen, dass Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, Imam Ahmed, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, solche, die waren gute Menschen. Inshallah kommen sie ins Paradies. Bidni ta'ala. Weil Allah subhanahu wa ta'ala das macht. Barakallahu fikum wa jazakumullah khayran. Dann stoppen wir hier, weil die Zeit des Gebetes jetzt eingetroffen ist. Dann machen wir inshallah das nächste Mal diesen Kapitel zu Ende, dieses Buch inshallah zu Ende. Das ist Buch. Und dann fangen wir mit dem neuen Buch, Bidni Ta'ala. Buch, Barakallahu Fikum. Die Regeln der Reise und so weiter, wie das ist. Barakallahu Fikum, Barakallahu Fikum, Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.